Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio im wahrsten Sinn des Wortes heute. Talk-Radio, wir sind ausschließlich im Radio und nicht im Fernsehen zu sehen. Wie immer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geht's bei uns ganz frei und offen zu. Das heißt, also was die Themen anbelangt, keine feste Themenvorgabe von uns. Wenn ihr mit mir reden wollt, dann könnt ihr das machen. Ruft an 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Beide Nummern sind kostenfrei. So, Thomas, 35 Jahre. Morgen. Ja, hallo. Wir beide haben uns schon unterhalten, vorgestern nämlich. Genau, am Montag. Ja, und da war es ein bisschen eng am Ende der Sendung. Ja, wie gesagt, wir versuchen das am Mittwoch nochmal. Ja, das ist wahr. Ich fasse mal zusammen. Du bist 35 Jahre alt. Du verdienst im Jahr sehr viel Kohle als Immobilienmakler, Immobiliengeschäft. Kleiner Immobilienmakler. Ja, um die 500.000 hast du gesagt. Im letzten Jahr, genau. Ja. Im nächsten mehr. Im nächsten sogar noch mehr. Verprasst das ganze Geld aber irgendwie auch. Ja. Liebst den Luxus. Mhm, genau. Und das Problem war aber nicht, wie lege ich dieses Geld geschickt an, sondern das Problem... Da habe ich die Bank angerufen. Genau. Und nicht dich. Genau. Das Problem war, so habe ich es verstanden, wie lebe ich richtig und nicht sinnentleert. Ist das richtig? Genau. Verstanden? Und ich habe ja auch über dieses Gespräch nochmal nachgedacht. Soweit waren wir ja gar nicht gekommen, ne? Nee, genau. Am Montag war das Gespräch nun wirklich sehr spontan von mir. Mhm. Und dieses ist ja nun ein bisschen gesagt bei mir, bei dir vielleicht auch. Und eigentlich ist der Grund, warum ich dich angerufen habe, natürlich, weil ich von dir was wissen will. Mhm. Ich will dir ja nicht meine Lebensgeschichte erzählen, das wäre blödsinnig, sondern ich will eigentlich von dir als Mensch, der viele, viele verschiedene Meinungen von Leuten hört, eigentlich mal einen Tipp kriegen, was ich machen soll. Mhm. Weil der Weg kann natürlich nicht sein, dass ich jetzt meine Aktivitäten einstelle und sage, ich will jetzt kein Geld mehr verdienen, gehe ins Kloster, ist ja Quatsch. Mhm. Sondern der schöne Weg wäre natürlich, wenn ich einen Sinn für mein Leben finde und trotzdem weiterhin viel Geld verdiene. Mhm. Das ist ja eigentlich der beste Weg. Ja. Und das wollen wir alle, ja. Ja, genau. Das eine kann ich ja, das andere kann ich ja nicht. Ja. Und für das eine bist du ja auch nicht zuständig, sondern dafür bin ich ja zuständig. Ja. Und für das andere ist eben halt, da ist der Punkt, wo ich dich eigentlich fragen wollte und das auf den Punkt. Sag mir mal, gab es in deinem Leben mal Phasen, wo, also im Prinzip reden wir über etwas ganz Philosophisches. Genau. Wir reden nämlich über die Sinnfrage. Genau. Ne? Und über nichts anderes. Über nichts anderes. Alles andere ist völlig außen vor. Und im Prinzip hast du das Gefühl, dass dein Leben sinnlos ist. Ich habe jetzt mit 35 Jahren eine Zwischenbilanz gezogen und festgestellt, dass das nicht richtig ist in der Quintessenz und Konsistenz eben halt auch, wie ich das tue. Und ich muss jetzt irgendetwas finden, was mich auf den Weg bringt, eben halt etwas Vernünftiges zu tun. Ansonsten werde ich irgendwie eine Mischung aus, also nicht Bill Gates und Donald Trump und verdiene einfach nur viel Geld und verpulver das. Und ja, du könntest auch zum Zyniker mutieren. Ja, oder so. Oder ich gehe ins Kloster eben halt, ne? Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Nee, gab es in deinem Leben irgendwann mal Zeiten, wo du die Sinnfrage, warum lebe ich und wie lebe ich am besten richtig, für dich beantworten konntest? Nein. Noch nie? Nein. Es war immer so viel Ablenkung und so viel Geld da, dass ich immer alles machen konnte, was ich wollte. Und niemals mir die Frage stellen musste, weil eine Ablenkung immer da war. Diese Ablenkung schaffe ich nicht mehr heute. Wenn die Ablenkung nicht gelingt, an was denkst du dann? Ich denke darüber nach. Ich denke darüber nach, was ich getan habe. Mhm. Ich denke über viele Sachen nach, die mir wehtun, die ich gerade jetzt so im Laufe des Wechsels des Jahrtausends zeigt man ja viel, was passiert ist in der Welt, was schiefgelaufen ist auch. Mhm. Und darüber denke ich sehr viel nach, dass man das hätte anders machen können. Also ich glaube, wenn ich in den 60ern groß geworden wäre ich bei der RAF gelandet. Mhm. Also, weil ich den Staat nicht verstehe oder sowas. Also, das sind so Punkte, über die ich im Moment eben halt extrem nachdenke. Mhm. Aber das ist ja auch nicht, führt ja auch nicht zu einer Lösung letztendlich. Sage mir bitte von, also neben den materiellen Dingen, die einen gewissen Lustgewinn für dich darstellen, aber mehr nicht, Was sind für dich so rein theoretisch wären erstrebenswerte Ziele? Oder was schätzt du sehr hoch ein? Also mit Sicherheit nichts, was mich persönlich betrifft. Weil ich habe alles und habe auch alles gehabt. Ja, nee, also Moment. Ich meine beispielsweise sowas, ich sage ein Stichwort, Liebe. Was bedeutet das für dich? Das ist eben ein Punkt. Also wenn man Liebe bedeutet für mich, wenn man sich um jemanden kümmern, ist nicht die Quintessenz daraus, sondern... Hast du in deinem Leben schon mal geliebt und bist du geliebt worden? Oh, geliebt worden bin ich bestimmt schon öfter, aber... Aber das ging nicht... Aber selber geliebt, das ist natürlich... Nee, ich glaube nicht richtig. Du glaubst nicht richtig, hm? Nicht wirklich. Gibt es in deinem Leben eine Sehnsucht, ich setze es jetzt mal ganz hoch an, eine spirituelle Sehnsucht auch? Gott? Vielleicht? Sind diese Gedanken auch in deinem Kopf, dass du eine gewisse Sehnsucht nach Religiosität hast? Ja, klar, also ich hab sämtliche, ich suche ja einen Ausweg. Mhm. Also da nimmt man natürlich irgendwie alle Möglichkeiten zunächst einmal Maß und sagt, das und das könnte es sein. Und wenn man eben Faust liest und auch versteht. Du liest auch, Faust? Ja, klar, rauf und runter und mittlerweile fast auswendig, glaube ich. Das wundert mich, als Immobilienmann, ein Immobilienmann liest Faust. Das widerspricht dem Klischee, welches ich im Kopf habe. Ja, genau. Aber du liest, liest das, wahrscheinlich... Um das noch einmal ganz kurz klarzustellen, also ich war nicht immer nur Immobilienmann, sondern ich habe auch vor 8 Jahren die Filmverspielkinos in Berlin geleitet und verschiedene andere Sachen eben halt gemacht, die auch durchaus ansprechend sind. Also das hat nichts... Ich bin da reingerutscht und das gibt nicht Geld verdienen. Also. Wir waren bei Gott und der Religiosität. Genau. Gibt es diese Sehnsucht danach? In schlechten Momenten denke ich darüber nach, ob ich sonntags morgens in die Kirche gehe. Naja, anders gefragt. Es muss ja nicht die christliche Idee sein. Anders gefragt. Es könnte natürlich auch Tibet sein. Ja. Würdest du gerne an ein Wesen, nennen wir es einfach mal Wesen, höherer Natur, glauben wollen, welches dir vielleicht eine gewisse Erfüllung deiner Sinnfrage vermittelt? Nein. Ich muss mein Problem selber lösen. Mhm. Also mir wird keiner mein Problem letztendlich lösen. Mhm. Ich bin für Tipps dankbar, aber wenn ich meinen Weg nicht alleine finde, ist der auch nicht ehrlich. Ich vermute, wenn du Faust liest, liest du auch andere Dinge. Und ich vermute, du liest all die anderen Dinge, weil du in diesem Bereich ein Suchender bist. Genau. Mhm. Das ist auch der Punkt, weswegen ich mich ja an dich gewandt habe. Weil ich eben halt jetzt für alle Anregungen dankbar bin. Das ist ja sehr interessant. Ich habe vor 2 Wochen mit einem Bekannten, nein, mit einem guten Freund gesprochen, der es im Medienbereich sehr, sehr weit gebracht hat. Mhm. Ich weiß noch, dass wir vor Jahren immer zusammen saßen und er sagte, ja, wenn ich das, ich kann jetzt keinen Namen nennen, du kennst ihn, wir kennen ihn alle, der wirklich alles erreicht hat irgendwie und auch richtig Kohle hat. Mhm. Und dann, wir saßen beim Essen und dann sagte er zu mir, weißt du, das ist es nicht. Und selbst wenn ich in Hollywood stünde, er steht nicht in Hollywood, aber selbst das kann passieren. Er sagt, das wäre für eine Weile ganz, ganz okay, aber das ist nicht der Sinn meines Lebens. Genau wie du es jetzt auch sagst. Ne? Und dann haben wir über unsere Suppe gesessen und haben darüber gerätselt, was ist es denn dann? Es ist natürlich auch ein sehr luxuriöses Denken, ne? Wenn man schon so weit gekommen ist. Dann. Aber es wird auch immer einfacher. Je weiter du gekommen bist und viel gehabt hast, was mit Geld zu tun hat, desto einfacher wird das Denken eigentlich. Und schraubt sich vollkommen zurück. Hast du Angst vor dem Tod? Nee, überhaupt nicht. Hast du Angst vor der Sterblichkeit generell? Dass du von meiner nicht. Von deiner nicht? Nee. Also das findest du okay, dass du irgendwann nicht mehr sein wirst? Ja. Also wäre meine Schwester, wäre mir mehr als ich, glaube ich. Mhm. Ich glaube, Herr Thomas, wenn einen solche Gedanken umtreiben, dass man das nicht so separieren kann, wie du es gerade am Anfang gesagt hast, ich möchte weiterhin gut Geld verdienen und ich möchte die Sinnfrage beantwortet haben. Mhm. Ich glaube, dass das alles sehr eng miteinander verknüpft ist. Mhm. Hast du mal darüber nachgedacht? Wahrscheinlich ja, aber ich frage es dich trotzdem jetzt, wirklich dein Leben ganz radikal umzukrempeln, dass du auch beruflich, alltagsmäßig was ganz anderes tust. Ich habe zwischendurch, also eben während ich Immobilien war, Makler war, ich programmiere seit 10 Jahren Computer, bin mittlerweile eben halt nebenbei noch wirklich bestgesuchter Computerprogrammierer im Datenbankbereich, im Internetbereich. Das mache ich nebenbei noch. Mhm. Aber eben auch das. Ja, gut, aber das ist ja. Das ist auch nicht befriedigend letztendlich. Mhm. Nee. Weißt du, wenn ich mir was wünschen würde, zum Beispiel zu meinem Geburtstag, der nun demnächst irgendwann ist, kurz vor Weihnachten. Wann ist der? Am 19. Am 19. Ich habe am 21. Schön. Ja. Auch schon. Bist du noch Schütze? Ja, der letzte Schütze, ja. Aha. Mhm. Ah, klasse. Dann würde ich mir zum Beispiel wünschen, ich habe. Masaryk Ranicki hat ja vor kurzem eine Biografie vorgelegt und hat zu dem Thema ja nun viel Interviews gegeben und hat Geschichten erzählt, wie er aus dem Warschauer Ghetto damals gekommen ist und bei einer Familie, bei einer polnischen Familie untergeschlüpft ist mit seiner jetzigen Frau. Und diesen arbeitslosen Menschen, die überhaupt kein Geld hatten, und er hatte nun noch weniger Geld, also gar überhaupt nichts, und es ging jeden Tag ums Essen wirklich, und diesen Menschen bei Laune gehalten hat mit Geschichten, die er erzählt hat. Das habe ich auch gehört. Ja, das hat er nicht nur gelesen. Ja, das hat er irgendwo im Fernsehen erzählt. Sondern sich auch ausgedacht hat, um diesen Menschen zu sehen. Das wäre zum Beispiel eine Sache, also sowas würde ich mir zum Geburtstag wünschen, noch nicht. So. Ich meinte das nämlich gerade, du hast meine Frage, glaube ich, gar nicht so ganz richtig verstanden, wie ich es meinte. Wiederhol sie nochmal kurz, bitte. Das Leben ganz umzukrempeln. Ich meine jetzt nicht, dass du jetzt irgendwie computermäßig was machst, wo du vielleicht auch sehr talentiert bist. Nein, dass du vielleicht etwas tust, etwas wirklich Sinnvolles tust. Ich sag mal einfach ein Beispiel jetzt. Du scheinst ein sehr, sehr talentierter und sehr gewiefter Mann zu sein, wenn du jetzt bei der Kap an der Mur arbeiten würdest. Irgend sowas, bei einer Hilfsorganisation beispielsweise, dass du was Sinnvolles tust. Ja, ich habe vor, als das erste Erdbeben in der Türkei war, habe ich das Rote Kreuz angerufen, das Deutsche Rote Kreuz, und gesagt, Jungs, ich bin äußerst talentiert, gerade was Logistik angeht. Und die hatten ja ein Logistikproblem in der Türkei, konnten ja nicht ordnen, eben halt, welche Hilfskräfte nun wo eingesetzt werden. Ich habe gesagt, Jungs, ich gehe für euch da runter und mach das. Kostenlos. Alles ist gut. Nö, geht nicht. Wenn man da nicht im Hilfsteam ist und ja gut, nicht aber du bist, Jahre hochgedient hat, du bist kann gewandt, man auch nicht helfen. Nee, Thomas, aber du bist gewandt genug, um dir, wenn du so etwas machen willst, wirst du dir einen Weg irgendwo suchen. Könnte ich, ja, genau. Bin ich ganz sicher. Ja. Ich meine, das hat natürlich auch wieder einen ganz, ganz anderen Stellenwert für das eigene Lebensgefühl. Wenn man dann etwas tut, wo man direkt sieht, dieses hat eine direkte Auswirkung auf, vielleicht auf Menschenleben sogar. Ja, genau. Und das ist, denke ich, auch mal das, was ich zwischendurch tun sollte, wenn ich mir das leisten kann durch meine Arbeit, wo ich eben gut verdiene. Ja, na Moment, vielleicht noch radikaler. Dass du dann vielleicht auch so weit bist und sagst, gut, dann verzichte ich halt auf eine bestimmte Menge an Kohle und mache nur noch sowas erstmal. Ja, aber das wäre irgendwie aber auch, glaube ich, ein bisschen verschwendet. Also ja, aber vielleicht willst du die Quadratur des Kreises haben. Nö, ich will einfach beides haben. Vielleicht geht das letztendlich nicht. Ja gut, das kann natürlich sein. Aber ich meine, wie gesagt, über das andere habe ich auch schon nachgedacht. Also Kap an der Mur und nicht, aber Deutsches Rotes Kreuz oder in Kolumbien waren Wirbelstürme. Habe ich auch drüber nachgedacht, ob ich da mal schnell rübergehe und helfe. Ja, aber so als Kurzaktion. Ich meinte es jetzt nicht als Kurzaktion, aber das kann man ja ein halbes Jahr tun, ein halbes Jahr arbeiten. Das reicht ja auch bei mir. Ja. Dann brauche ich ein halbes Jahr nicht saufen gehen. Ja. Das ist ganz einfach, letztendlich. Also ich glaube, natürlich werden wir im Rahmen einer solchen Sendung, die das nicht klären können. Nicht die Lebenssinnfrage gründen. Ich wäre Gott, wenn ich es könnte. Ja. Ne? Aber ich aber glaube, aus meiner... Du bist auf der gleichen Wellenlänge wie ich. Ja, aus meiner ganz privaten Lebenserfahrung. Ja. Und ich beziehe jetzt auch mal das ein, was ich hier höre im Rahmen der Sendung. Freund gehört das und überhaupt. Ja, und, genau. sind zwei Dinge ganz, ganz entscheidend. Das ist nämlich... das Glück zu lieben und geliebt zu werden, das Training vielleicht auch, es gibt ein Buch von Erich Fromm, das heißt Die Kunst des Liebens, zu lieben und wirklich sinnvolle Dinge zu tun. Genau. Das sind die beiden großen Leitfäden meines, sage ich dir ganz privat, auch meines Lebens. Habe ich nochmal so notiert, ja, für mich selber. Und das muss natürlich jetzt jeder für sein eigenes Leben irgendwie hinbasteln, wie das einem am ehesten gemäß ist. Ne? Aber ich war gerade wirklich etwas erschüttert, dass du mit 35 Jahren und so wie du wirkst, also ich will dir jetzt keinen Honig in die Nase pinseln, aber ein sehr sympathischer Mann, dass du noch nie geliebt hast. Wie traurig. Ja, eben, genau. Deswegen mache ich mir ja jetzt auch die Gedanken. Warum ist das denn so? Das kann ich dir wer sagen. Wer hustet da im Hintergrund? Das ist ein Kumpel von mir. So. Den habe ich heute zur Verstärkung einfach mal daneben sitzen. Ah ja. Aber er hustet nur ein bisschen. Ja. Warum noch nie geliebt? Das ist das Problem. Wenn man sich selber nicht liebt, kann man auch keinen anderen lieben. Warum liebst du dich selbst nicht? Weil ich das, was ich finde, eben halt nicht durchgehend korrekt finde. Weil du zu entfremdet von dir selbst bist? Ja, was heißt entfremdet? Also ich bin ja ganz bei mir. Das vielleicht bist du gar nicht ganz bei dir. Doch, ich glaube, ich bin ganz, ganz doll bei mir. Denke ich schon. Ja, ich weiß nicht. Bin nicht so ganz sicher. Doch, aber ich finde mich eben so nicht gut, wie ich bin. Mhm. Und deswegen, denke ich mal, muss ich eben was ändern. Wärst du denn auch bereit, richtig was in die Waagschale zu werfen? Ja, alles. Ich will nochmal darauf hinaus, du wärst auch bereit, dein Luxusleben in die Waagschale zu werfen. Ja, zu klar. Weg. Ja, absolut. Mhm. Wie war also das denn bei dir eigentlich zu Hause? Bist du von deinen Eltern? Hast du ein gutes Elternhaus gehabt? Ja, das hatte ich dir in der Montag. Wie war das noch? Das habe ich jetzt vergessen. Schon gesagt, das war eben halt beengt ein bisschen, aber schon in Hamburg eben halt, das hatte ich dir auch gesagt, die Stadt. Mhm. Und schon in Michel getauft und also traditionell aus einer Handwerker- und Kaufmannsfamilie raus. Ich wollte eigentlich also darauf hinaus, hast du viel Liebe erfahren? Eben nicht. Und das hatte ich dir am Montag nämlich auch schon gesagt. So war es ja, genau. Das war eben ein Punkt, der nun gar nicht mehr funktionierte, weil mein Vater relativ früh gestorben ist und ich bin im gleichen Atemzug aufgezogen, weil zu Hause drei Frauen saßen. Und das fand ich dann nicht mehr so spannend. Thomas, das war jetzt ein recht langes und für diese Sendung auch ungewöhnliches Gespräch, aber ich finde, dass es auch mal, dass man das auch machen kann. Ich denke sowieso, dass sehr viele Menschen sich mit dieser gleichen Problematik herumschlagen. Wir können kein Fazit ziehen. Können wir nicht, nee. Sehe ich auch. Wir nehmen es mal einfach so, wir machen mal jetzt Schluss, würde ich sagen. Ja, solltest du mal Lust haben, eine Suppe essen zu gehen und über das Leben zu philosophieren, sag Bescheid. Mach ich. Dann können wir das Gespräch nochmal vertiefen. Alles ich freue mich auf jeden Fall sehr, mit dir gesprochen zu haben. Also es hat mir auch Spaß gemacht. Toll. Alles Gute, Thomas. Tschüss. Jürgen, ich wünsche dir auch alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ein philosophischer Einstieg heute Nacht. 0800 5678 111. Das ist unsere Telefonnummer hier. Die kostet euch keinen Pfennig. 0800 5678 111. Was sagt man eigentlich demnächst, wenn der Euro da ist? Gibt es auch Pfennig? Weiß nur Cent, ne? Cent. Oder da weiß wieder kein Mensch, wie man es aussprechen soll. Ach, ein Kreuz. Jetzt geht's weiter mit Ralf. Und Ralf ist 21 Jahre alt. Morgen. Hallo. Hallo. Ralf. Ja, hi. Was hast du so lange warten müssen? Ja, das macht nichts. Weil wir über das Leben philosophiert haben. Ist vielleicht noch gar nicht so verkehrt. Stimmt. Ich habe hier zugehört. Ralf, was ist denn dein Thema? Ja, mein Thema ist ja Swingerclubs, so, ja, wenn man das so nennen kann. Mit 21 ist das schon ein Thema für dich? Ja, doch. Ich war noch nie in meinem Leben in einem Swingerclub. Ja. Und ich denke mir immer, dass da nur, weiß ich, Leute so ab 30 hingehen. Ja, ich habe mir das auch ganz anders vorgestellt. Als ich noch nie da war, habe ich dann gedacht, ja, das sind wahrscheinlich Leute, die sonst irgendwie niemanden abbekommen und da irgendwie ja, sich vielleicht ein bisschen austoben wollen. Das ist irgendwie doch ganz anders. Wann warst du zum ersten Mal da? Zum ersten Mal vor ungefähr einem Jahr. Mhm. Alleine hingegangen? Ja, das war mehr oder weniger ein Kumpel von der Bundeswehr, der hat mir davon erzählt. Mhm. Und dann hatten wir auch gut was getrunken und dachte, naja, warum nicht, ne? Versuchen sollen wir ja alles mal. Mhm. Was allerdings da mehr oder weniger ein Reinfall war, weil es war, das Ambiente war irgendwie ein bisschen, ja, also es waren zwei Räume mehr oder weniger, ein paar ranzige Salzstangen standen da rum, man konnte sich Getränke zwar kostenlos aus dem Automaten holen, aber trotzdem, und 10 Männer da, die sich dann mehr oder weniger um zwei Frauen streiten mussten, und es war gar nicht so toll. Und dann habe ich ja noch so viel von anderen gehört, die auch schon mal in anderen Clubs waren, es toll fanden, da dachte ich, Mensch, da muss doch noch was sein, da muss es doch noch was geben. Mhm. Es kann nicht sein, dass alle das so toll finden. Gab es an dem ersten Abend noch was? Ich meine, was gab's da was? Ja, gut, ich... Gab es Sex an dem ersten Mal? Ja, sicher. Sicher, aber es war... Mit der einen Frau, die da war. Ja, zwei waren da. Die haben sich dann natürlich ihre Leute auch so ein bisschen ausgeguckt. Da waren da ein paar, die haben natürlich nichts abbekommen. Und ja, wenn da so knackige Jungs dann hinkommen wie ihr. Ja, ja, toll. So, also das erste Mal war dann doch irgendwie zwar nicht so der Reißer, aber es hat dich doch neugierig weitergemacht. Ja, genau, das war's dann. Es hat mich einfach neugierig gemacht. Und seitdem gehst du wie oft dahin? Ich war... Das letzte Mal heute, zum dritten Mal. Ach ja, das geht ja innerhalb von einem Jahr dreimal. Ja gut, aber dann jedes Mal hinterher denke ich, du Idiot, jetzt hast du da wieder, ich meine, der, wo ich jetzt hingegangen bin, das kostet 250 Mark für den Abend. 250 Mark für den Abend? Ja, so, und das Geld bist du jetzt los und es war toll, aber was hast du davon? Nichts. Mhm. Außer jetzt ein schlechtes Gewissen meiner Freundin gegenüber mal wieder. Ach, du hast auch noch eine Freundin? Ja, das ist eigentlich mein Problem. Ach so. Oh je, oh je. Ich muss aber nochmal fragen, jetzt, du kommst gerade quasi frisch aus dem Swingerclub. Kann man ja, so sagen? Ich bin so um 10:45 zu Hause. 10:45. Wie lange, wie viele Stunden warst du drin? Von, ja, 3,5-4 Stunden. 3,5-4 Stunden. Da gibt's auch Sauna sicher, ne? Und sowas. Ja gut, die Sauna ist ein Scherz. Also mit zwei Personen ist sie schon ganz voll. Mit wie vielen Frauen hast du heute Abend Sex gehabt? Mit drei. Mhm. Findest du das denn währenddessen, jetzt hinterher ist das schlechte Gewissen da, aber währenddessen geil, sehr geil? Ja, was heißt, geil ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, ist einfach mal was anderes. Mhm. Es ist, also ich weiß nicht, was du jetzt für eine Vorstellung davon hast. Also du triffst wirklich Leute. Ich stell mir das ehrlich gesagt immer so bieder vor in diesem Ja, Swingerclub. Ja. Deswegen reizt es mich auch nicht dahin zu gehen. Ich auch. Diese Vorstellung hatte ich auch. Ich bevorzuge lieber wilde Sexpartys irgendwo, ja, aber nicht im, im Singerclub. Also es artet teilweise schon darin aus. Ja. Du triffst wirklich Leute von, ich sag mal, 19 bis heute, da war einer da, der war bestimmt schon an die 70. Ist ja okay. Ne? Ja. Und wirklich, das sind Leute, das sind vielleicht Manager, Banker bis zum kleinen Handwerker runter oder Arbeitslosen vielleicht oder sowas. Wir hatten ja heute Welt-AIDS-Tag, ne? Ja. Ich hoffe, dass wir das nicht vertiefen müssen. Das ist kein Thema. Nein. Also du das ist, mit Hütchen. Ja, das läuft da gar nicht ohne. Mhm. So, jetzt aber zu der Hauptanliegen. Du hast eine feste Freundin. Ja. Wie lange ja. schon? Seit fast 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Und du bist 3-mal währenddessen im Swingerclub gewesen? Ja. Und bist ja sonst noch fremdgegangen? Nein. Nein. Überhaupt nicht. Das käme auch niemals in Frage für mich. Sie weiß gar nichts davon, natürlich nicht. Nein. Sie würde wahrscheinlich aus allen Wolken fliegen. Ja, das weiß ich halt nicht. Aha, höre ich daraus, dass du ganz gerne mit ihr dahin gehen würdest? Ja, jein. Ah. Einerseits schon, andererseits weiß ich natürlich, ich bin eigentlich relativ eifersüchtig und ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich damit jemand anders sehen würde, obwohl ich weiß, wie es bei mir ist. Ich gehe da rein, treffe mich mit Leuten, man unterhält sich auch eine ganze Zeit lang nett und sowas. Mhm. Man hat dann wilden Sex und alles ist gut, man geht da raus und fertig. Mhm. Ich muss es nochmal fragen, geht man da eigentlich nackt rein? Muss man die Sachen gleich an der Garderobe ganz aus? Es gibt Umkleiden und dann kannst du da reingehen, wie du Spaß hast. Du kannst nackt reingehen, du kannst dir ein Handtuch umhängen, du kannst dir irgendwelche Shorts anziehen oder so. Letztens lief da ein Mann im Röckchen rum, so. Mit Röckchen und Dessous, aber gut. Und da sitzt man vielleicht entweder nackt oder im Dessous an der Bar und trinkt sein Bier und guckt so die Leute an. Man trinkt sich ein Bier, man kommt mit Leuten ins Gespräch, man kann was essen. Und dann gibt es wahrscheinlich auch separierte Räume, wo es dann abgeht, ne? Ja, ja. Hast du denn mit deiner Freundin schon mal so, nur so ganz theoretisch über das Thema Gruppensex? Ja, aber das Problem ist, dass sie mich da nicht ernst nimmt. Dann lacht sie mal eigentlich mehr darüber und glaubt überhaupt nicht, dass ich mir da mehr Gedanken drüber mache. Nee, aber man kann ja schon mal so raustesten. Weißt ja, du, du könntest ja sagen, pass mal auf, ich habe heute Abend in Liebe Sünde oder weiß ich wo, in irgendeiner Sexsendung sowas gesehen. Genau so habe ich es versucht. Ja, und dann aber lacht sie. Sie nimmt es einfach nicht ernst. Sie lacht dann drüber und findet es lustig. Und ist ja aber auch schon mal vielleicht so ein ganz schlechtes Zeichen gar nicht mal. Sie könnte ja auch sagen, sowas würde ich nie machen oder... Ja. Ne? Ja, gut. Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, weil sie auch meistens kaum zu befriedigen ist. Also 10-mal am Tag, das reicht ja immer noch nicht so ungefähr. Aha. Also eine scharfe Braut. Ja, doch. Um unser Thema von gestern nochmal zu erwähnen. Ja, da habe ich leider nicht zugehört. Also, es ist natürlich kein schöner Zug von dir, dass du deine Freundin fremd gehst. Ja. Ne? Da brauchen wir jetzt gar nicht weiter auf dich reinzuhacken. Das ist auch eigentlich mein Problem. Ja, da hast du wahrscheinlich schlechtes Gewissen genug. Und obwohl ich, also ich sag mal, es würde für mich nie in Frage kommen, wenn ich jetzt irgendwie weggehe abends und treffe da Leute. Ich flirte vielleicht schon mal mit einem Mädchen, man quatscht ein bisschen, aber das war's dann auch. So, also Ralf, jetzt, was spricht dagegen, wenn du ganz sachlich deiner Freundin vorschlägst, pass mal auf, ich habe gehört von einem Freund, der geht da und da ab und zu hin, kannst ja so anfangen. Ja. Ich habe da Bock mal hinzugehen, lass uns mal zusammen da hingehen. Gut, das müsste ich dann wenn schon anders anfangen, weil sie kennt meine Freunde alle. Ja gut, dann fang es irgendwie anders an. Aber, ja. Also ich verbinde das mit dem ernsthaften Vorschlag, komm, lass uns mal da hingehen, ich hätte da Lust drauf. Ja, es wäre ein Versuch wert, ne? Ja. Dann ist das Problem der Untreue vom Tisch, dann macht sie ja halt auch mit. Ja, du musst halt deine Eifersucht irgendwie in den Griff kriegen. Ja, das ist das. Ich habe Angst vor meiner eigenen Reaktion. Ja gut, aber du hast es ja jetzt so im Gehirn, diesen Gedanken, und du bist ja so interessiert, das musst du jetzt mal als Risiko eingehen. Ja, ja. Vielleicht geht das ja auch, wenn ihr, ich finde, ich glaube, ihr müsstet euch vorher ganz klar besprechen auch, ne? Ja, sicher. Damit da... Ich habe mich auch mit Pärchen, da sind ja auch Pärchen dann, und mit denen habe ich mich auch unterhalten, gerade über dieses Problem. Die meinten, also am Anfang hätten sie da auch Bedenken gehabt, wie sie reagieren würden, wenn der eine mit der anderen und sowas. Vielleicht blüht deine Freundin ja geradezu auf, ne? Wenn die auch mal endlich noch einen anderen Mann mal kriegt und nicht nur immer dich, wo sie 10-mal am Tag kann und du nur einmal willst wahrscheinlich. Na, ganz so heftig ist das nicht. Aber gut. Also auf jeden Fall bleiben wir so, wenn du sie angesprochen hast, ne? Ja. Meldest du dich nochmal bei mir? Kann ich tun. Ich hätte da noch eine Frage. Bitte. Also meine Freundin, die wohnt etwas weiter weg, deshalb sehen wir uns immer nur am Wochenende. Mhm. Und da fahre ich auch sehr oft nachts Autobahn und habe damals eine Sendung von dir gehört. Da hast du einen ganz ekligen und kranken Drohbrief bekommen. Mhm. Dazu kann ich detailliert nichts sagen. Das ist eine Absprache mit der Polizei. Aha. Aber es ist eine Entwarnung schon angesagt. Das ist schon mal sehr gut. Ne? Lassen wir es dabei. Ja, okay, das reicht mir schon. Lieber Ralf, alles Gute. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Danke dir auch. Eine schöne Nacht und mach weiter so. Ja, tschüss. Ciao. Was haben wir, wie viel Uhr haben wir? 1.24 Uhr. Da machen wir noch keine Pause. Jetzt kommt erstmal Tina und Tina ist 30. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo. Hallo Tina, was ist dein Thema? Mein Thema ist Männerrauschpartys. Männerrauschpartys? Ja, genau. Was ist das denn für eine geile Sache? Männerrausch? Männerrausch. Erzähle, was ist es? Also man geht, man meldet sich in einem Swingerclub an. Wir sind beim Thema Swingerclub, ja. Ja, ich fand das jetzt so gerade ganz witzig wegen dem Vorredner. Ja, wie lustig. Und man meldet sich also im Swingerclub an und dann werden da so halt Leute ausgesucht und es sind bei dieser Männerrauschpartys immer mehr Frauen als Männer zugegen. Immer mehr Frauen als Männer. Genau. Und dann... Ich dachte, es wären mehr Männer als Frauen, naja. Nein, mehr Frauen als Männer. Das mehr ist Frauen. Also gut für die Frauen, es sind mehr Frauen als Männer. Ja. Und dann ist das jetzt halt nicht so, wie das mein Vorredner gesagt hat, man geht an diesen Tagen gezogen. Wie? Was? Ich habe kurz nicht verstanden. Man geht an diesen Tagen? Komplett an. Ich verstehe es immer nicht. Da ist irgendwas in der Leitung nicht. Also man geht in diesen Tagen komplett? Angezogen. Angezogen, das war ja, das. Ja, also man muss sich da nicht umziehen, hier so wie der Vorredner sagte, so Dessous oder irgendwie. Man geht also an diesen Tagen, zu diesen Partys geht man komplett angezogen. Also ein bisschen schicker angezogen als normal, ein bisschen aufgetakelt so. Ja, und dann hat man eine Stunde Zeit, sich einen geeigneten Sexpartner zu suchen. Angezogen. Denn, hallo? Alle sind noch angezogen, ne? Ja, alle sind noch angezogen. Und wer innerhalb von einer Stunde keinen geeigneten Partner hat, der muss halt diese Party verlassen. Ja, so und weiter? Und es wird dann halt tierisch geflirtet und immer so hin und her geguckt und mit allen Mitteln der Kunst, was eine Frau so an den Tag legen kann, wenn sie halt flirtet. Und es macht immer riesigen Spaß. Jetzt war ich gestern auf so einer Party und da ist mir was ganz Außergewöhnliches passiert. Also ich habe gestern was erlebt, was ich glaube ich in meinem Leben nie wieder erleben werde. Oder zumal, ob ich es ja auch noch nie erlebt habe. Ich habe da gestern einen Mann kennengelernt. Der kam auf mich zu, ich saß also an der Bar, hab was getrunken und der kam auf mich zu und der streichelte mir über die Wange und ich guckte den an und in mir drin macht es irgendwie so Peng. Nein. Ja, ich hab den angeguckt und der, das war der vollkommene Mann überhaupt. Ja? Tina hat den vollkommenen Mann entdeckt. Also das war wie so, also ich, das kann man gar nicht in Worte fassen. Das und hat also Peng gemacht. Hast du mit ihm? Und ja, und das Witzige an der ganzen Sache war, er lächelte mich an und nahm mich an die Hand und er sagte kein Wort. Gar nichts. Er sprach überhaupt kein Wort. Er sagte nichts, aber er tat was. Ja, er nahm mich an die Hand und wir sind dann in so einen Reparierraum gegangen. Und da ist es dann wirklich zur Sache gegangen. Und es hat dir gut gefallen? Und es war super gut. Und also heute hast du entschieden, dass du ihn heiraten wirst? Nein. Sag mal, wieso heißt denn das Männerrauschpartys? Warum das so heißt, weiß ich auch nicht. Also das klang jetzt viel interessanter vom Titel her, als es denn nun offenbar ist. Doch, ich sag mal, es ist schon sehr interessant, weil sagen wir mal, diesen Männerrausch, der da beschrieben wird, den habe ich ja zum Beispiel gestern erlebt. Ja, ja, klar. Also für aber mich war das... Es sind mehr Frauen als Männer da? Genau. Es ist mehr diese weibliche Intuition gefragt, so wie legen Frauen, wie am besten können die Frauen am besten flirten, so und dann muss man wirklich gutes Geschick an den Tag legen, dass man wenigstens noch einen abkriegt. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, also so doll ist das für die Frauen unter Umständen nicht, ne, wenn sie keinen abkriegen, aber du hast ja nun gestern einen Traummann abgekriegt. Ja. Und hast du ihn heute schon angerufen? Nein, es war dann so, wir sind dann also in dieses Separé gegangen. Ja. Und ich hatte da wirklich den besten Sex meines Lebens. Sag bloß. Und also dieser Mann... Ohne, dass er ein Wort vorher gesagt hat. Und er hat überhaupt nicht, gar nicht gesprochen, was die ganze Zeit nicht. Was hat er denn mit dir gemacht? Er hat einfach... Er war sowas von super zärtlich. Er hat mich behandelt, als wäre ich ein rohes Ei. Als würde ich jeden Moment zerbrechen. Ist es das denn? Will man Frau immer wie ein rohes Ei behandeln? Nein, nicht immer, weil manchmal schon. Manchmal schon, ja. Am Anfang. Ja. Also diese Berührungen von ihm, die waren so... Ach, wahrscheinlich hat er dich ins Ohr geküsst, ne? Kenne ich da schon die Geschichte? Nein. Nacken? Nein. An den Hals? Nein, bei mir geht das so mehr so an die Seite, so unter den Rippen. So. Also er hat mich also wahnsinnig lange gestreichelt und geküsst und das war einfach Wahnsinn. Ja. Also das wie soll das jetzt weitergehen? Also ganz im Ernst, soll das jetzt eine Beziehung werden? Das weiß ich, das wird sich noch herausstellen, weil ich sag mal, nachdem dieser ganze Akt, sag ich jetzt mal, vollendet war, ist er dann weggegangen. Och. Und als ich dann runter zur Bar kam, war dieser Mann weg. Ohne Telefonnummer? Ohne Telefonnummer, ohne Adresse, ohne irgendwas. Wie dramatisch. Es kannte ihn auch keiner. Ja, wie dramatisch. Du sitzt jetzt da, bist voll befriedigt und im Glücksrausch und nun ist er weg. Vielleicht siehst du den nie wieder. Nee, das der Hammer kommt ja noch. Na? Ich heute fahre in die Stadt und will Weihnachtseinkäufe machen und stehe in einem Kaufhaus an der Kasse. Und er steht daneben. Und auf einmal sagt einer hinter mir, so gefällst du mir noch viel besser. Das ist wie im Film. Und ich drehe mich um. Und sehe genau diesen Mann. Und in dem Moment konnte ich nichts mehr sagen. Das glaube ich, du bist wahrscheinlich fast ohnmächtig geworden. Ich habe gedacht, der hast noch einen Nachorgasmus bekommen. Ja, so ungefähr. Nennt's also, ja, ja. Auf der Stelle, es fing überall an zu kribbeln, in den Zehen, in den Haarspitzen, in den Fingerspitzen. Habt ihr denn jetzt wenigstens die Telefonnummer ausgetauscht? Ja, wir haben also dann heute einen sehr schönen Tag verbracht. Und er musste leider heute Abend arbeiten. Aber kurz bevor ihr mich angerufen habt, hat er mich angerufen und hat mir dann gesagt, also er würde heute Nacht um 3 Uhr Feierabend machen. Und würde dann also bei mir vorbeikommen. Ah, sind wir denn schon geölt und geduscht und parfümiert? Ja, ich bin schon fix und fertig. Na, klasse. Also schlafen werde ich sowieso nicht können. Ich sag mal, gestern Nacht konnte ich auch nicht schlafen. Was kann dir Tolles passieren? Du bist live im Radio. Hunderttausende von Menschen hören dir zu. Und dann kommt gleich dein Traummann noch. Ja. Mein Gott, bist du zu beneiden, Tina. Das ist also noch, das war jetzt noch dieser Jahrtausendkick. Das sage ich dir. Vielleicht solltest du jetzt Silvester mit ihm dann auch verbringen, ne? Ja, ich hoffe. Also wir haben ja gerade hier in den Einzelnachrichten gehört, dass ganz viele Leute sich wünschen, beim Jahresübergang Sex zu machen. Ja, das wäre es ja noch. Ne? Vielleicht solltest du das mit ihm auch machen. Und ihr müsstet das dann so genau so abtimen, dass ihr Punkt 0 Uhr beide den Orgasmus hättet. Ja, das wäre ein Omen für das neue Jahrtausend, ne? Ja, ich glaube, dann würde ich fliegen oder so. Ja. Du würdest wahrscheinlich den ganzen Monat über Deutschland rumfliegen, ne? Also ich sag mal, ich habe heute noch den ganzen Tag über oder heute Vormittag auch immer noch diese Berührung auf meinem Körper gespürt. Du riechst also ihn quasi noch. Ja, das war die Nachwirkung von gestern. So, ehe wir jetzt alle ganz neidisch werden und uns das Wasser im Munde zusammenläuft, beenden wir dieses Gespräch. Ich gratuliere zu diesem schönen Erlebnis. Ja, danke. Und wir drücken alle die Daumen, dass jetzt dann gleich auch noch Post abgeht bei euch, ne? Ja, das hoffe ich ja auch. Es gibt immer noch Steigerungen, Tina. Was meinst du, was dich heute Nacht erwartet? Ich weiß nicht, lass mich überraschen. Ich ahne es ja schon. Ich werde nachher neidisch zu Hause sitzen, bei einem Glas Glühwein, die Beine hochgelegt haben, Lebkuchen essen und denken, Tina, da ist jetzt was los bei dir. Ja, ich war auch ganz überrascht, dass er anrief und er sagt, er kann nicht arbeiten, er müsste die ganze Zeit an mich denken und ich mache um 3 Uhr Feierabend, sagt er, und dann komme ich zu dir. Also, viel Spaß. Toi, toi, toi. Ja, danke. Tschüss, Tina. Tschüss. 1.33 Uhr auf die Sekunde und jetzt machen wir ein Päuschen. Nur 34, 30 Sekunden, Radio 1 live hier. Und, nee, das wird der Fernsehen heute nicht. Wenn ihr mit mir reden wollt, hier ist das 1 live Talk Radio Domian und ihr könnt euch wenn wir melden zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, kostet nichts. Faxnummer 0800 5678 110. Conny, 22. Ja, hallo. Hallo, Conny. Ja, Wahnsinn, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Ja, ich freue mich auch. Erstmal ganz, ganz dickes Lob an dich und deine Sendung. Ich weiß, du hast es schon tausendmal gehört, aber es ist einfach so. Freue ich mich sehr darüber, vielen Dank. Ja, und dann muss ich noch was sagen, ich kann es mir leider nicht verkneifen. Ich finde, du hast eine super erotische Ausstrahlung. Ah, wie nett. Ja, ich meine das auch so. Das tut mir sehr gut. Ich freue mich sehr darüber, dass du das gesagt hast. Conny! Ja. Aber. Ich habe gestern schon mal versucht anzurufen. Zu dem Thema? Ja, indirekt würde ich sagen, weil ich finde, ich selber also finde, dass ich gar nicht so toll bin. Aber ich hatte eine lange Beziehung gehabt, ein paar Jahre, und die ging auseinander. Ja. Und seitdem, sage ich mal, bekomme ich ziemlich viele Angebote, werde angesprochen und so weiter und so fort. Und das tut mir sehr gut, ja. Mhm. So dass du fast so denkst, dass die anderen dich als scharfe Braut einstufen. Ja, vielleicht nicht als super scharf, aber doch schon in gewisser Hinsicht. Also schon die obere Klasse. Eventuell, ja. Jetzt habe ich ja gestern ein Spielchen mit allen Frauen gemacht, das muss ich jetzt bei dir auch machen. Wie du aussiehst, ne? Größe. Ja. Also ich bin 1,65 Meter groß, wiege 56 Kilo, Körbchengröße B. Körbchengröße B, ihr könnt das jetzt schon. Ja, blaue Augen. Blaue Augen? Ja. Gestern war keine Blauäugige dabei. Ah, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Ja, und blaue Augen halt, ich muss das noch, süße Stimme, ne, sage ich jetzt mal. Haare? Ja, so bis zur Mitte des Rückens würde ich sagen, goldenblond würde ich sagen. Goldenblond. Also so ein rötlicher Touch. Aber ein so Engel. Dankeschön. Goldenblond. Also ich finde mein Gesicht eigentlich jetzt gar nicht so hervorstechend bis auf die Augen, aber ich bin jetzt auch nicht so unzufrieden, sage ich mal. Ja. Ja. So, wenn du jetzt so viele Avancen kriegst und dir gemacht werden, gehst du denn da auch drauf ein oder hebst du die Nase und sagst, nein, mit mir nicht? Das genau ist mein Problem. Und zwar durch meine Beziehung bin ich sehr verletzt worden. Mhm. Und ich sag mal so, ich genieße das, die Angebote zu bekommen, aber ich habe eine absolute Blockade, darauf einzugehen. Aber, und zwar ist mir was ganz Verrücktes passiert und darauf bin ich eingegangen. Und zwar, ja, ich habe mich auf ein Dreier eingelassen. Ah, ja. Auf ein Dreier? Ja, ich habe das vorher noch nie gemacht. Zwei Männern? Nein, nein, ein Pärchen, ein verheiratetes Pärchen, Freunde von mir in meinem Alter. Wo hast du die kennengelernt? Das sind Freunde von dir. Freunde, dann, ja, genau. Mhm. Wann war das? Ja, vor einem Monat ungefähr, nicht ganz. Und ihr habt so richtig zu dritt Sex gehabt? Ja. Mit, nach allen Regeln der Kunst. Du hast auch die Frau... Sehr vorsichtig zwar alles, weil das war für uns alle das erste Mal. Ja. Du hast auch die Frau geküsst? Ja, ich bin nicht so weit gegangen, aber es ist mit einbezogen gewesen. Mhm. Ja. Also gab es dann schon so einen bisexuellen... Ja. Eine bisexuelle Komponente. Was hat denn dieses Erlebnis jetzt mit dir gemacht? Ja, ich sag mal so, ich bin dann am nächsten Tag heim. Ich hatte erstmal Angst, wie wird es am nächsten Tag sein? Du hast bei denen gepennt, richtig? Ja, genau. Mit Aufstehen und Frühstücken zusammen? Ja, genau. Ja. Wie war die Stimmung am Frühstückstisch? Ja, das war ja eben die Angst davor und das war klasse. Also wir haben sehr viel gelacht. Mhm. Also wir nehmen das eigentlich von der lustigen Sache, das finde ich ganz toll. Ne? Nur, ich konnte natürlich jetzt erstmal mit niemandem drüber reden, weil die sind verheiratet. Das ist natürlich, kann halt nicht jeder wissen, ja. Gut, und ich war wirklich eine ganze Woche high, deswegen konnte mit niemandem drüber reden, ja. Bis ich dann halt mit einer Freundin von mir drüber geredet habe, die jetzt nicht kennen soll. Ja, genau. Ja, gut. Die Frage wäre, was das mit dir gemacht hat, bis heute. Bist du... froh, dass du das gemacht hast? Oder ist es dir doch eigentlich unangenehm? Nein, ich denke mal so ein paar Bedenken oder ich sag mal das, was einem anerzogen ist. Dass man, da macht man sich schon so ein paar Gedanken. Aber ich habe jetzt kein größeres Problem damit, weil ich mir denke, wir leben in einer sehr offenen Zeit jetzt. Und, ist es denn so, dass du durchaus nicht abgeneigt wärst? Du weißt, worauf ich hinaus will, das nochmal zu machen? Ja, es ist auch nochmal passiert. Ist es nochmal passiert? Ja, es ist nochmal passiert. Wann war das letzte Mal? Ja, also das alles hat sich ungefähr vor 3 Wochen oder so abgespielt. Also das ist innerhalb von einer Woche. War das gleichermaßen gut? Ja, würde ich sagen. Oder sagen wir sogar noch besser? Ja, natürlich, Na gut, das hat sich schon ein bisschen gesteigert, weil jetzt ein bisschen mehr Vertrauen auch da war und so. Könntest du dir vorstellen, dich auch in die beiden zu verlieben? Ich sag mal so, Liebe, das ist ein ganz großer Begriff. Mhm. Und ich würde sogar sagen, da ist eine gewisse Liebe da, was aber jetzt nicht in so in die typische Beziehungskiste passt. Mhm. Es ist einfach eher auf freundschaftlicher Weise, also einfach den Menschen selbst zu lieben. Muss ja auch nicht gleich sein. Also wenn ihr da euren Dreiersex habt und der schön ist und euch allen gefällt und auch dir gefällt, ist doch eine tolle Sache. Ich beneide dich darum. Dankeschön. Ja, ist doch toll. Ich hätte auch nie gedacht, dass mir sowas mal passiert. Mhm. Also das ging eigentlich auch von ihr aus. Und sie hat ein paar Mal schon drüber geredet, aber ich hätte nie gedacht, dass das wirklich stattfindet. Mhm. Und dann ist es eben doch passiert. Mhm. Ja. Ja, aber ich muss dazu sagen, trotz allem jetzt die Wirkung, die ich vielleicht auf manche Menschen habe, ich bin doch sehr einsam, weil, um nochmal zurückzukommen auf die Sache mit der Liebe, ich glaube, ich bin im Moment nicht fähig, zu lieben nicht, doch, ich liebe gerne, ich liebe sogar sehr viel, ich würde fast sagen zu viel, aber ich weiß nicht, ob ich mich nochmal auf was Tieferes einlassen könnte. So, jetzt sagst du mir, wie lange du von deinem Freund, deine Beziehung getrennt bist? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Du bist sehr verletzt worden von ihm. Sehr, ja. Dann ist das auch noch vollkommen normal, Conny, dass man erstmal nach einem halben Jahr, weißt du, wenn man so verletzt worden ist und jemanden dann auch noch verloren hat, du hast den Verlust zu verwinden und du musst mit den Verletzungen umgehen. Ja. Das ist in irgendeiner Form auch ein Tod, den man da verwinden muss. Ja, ich denke, und das dauert seine Zeit. Ja. Und ich würde, glaub es mir wirklich, ich will jetzt nicht den Älteren raushängen lassen. Nein. Du brauchst eine gewisse Zeit, um das zu verarbeiten. Vielleicht, diese Zeit kann unter Umständen auch lange dauern. Mhm. Wie lange warst du mit ihm zusammen? Ja, fast 4 Jahre. 4 Jahre. Vielleicht dauert diese Zeit sogar 4 Jahre. Ich habe das einmal erlebt, dass meine Trauerzeit so lange gedauert hat, wie die Beziehungszeit. Ich will nicht hoffen, dass es bei dir auch so ist. Mhm. Aber ich garantiere dir, dass du fähig sein wirst, in absehbarer Zeit, wie weiß ich nicht genau, dass du dich wieder richtig auf jemanden einlassen wirst können und dass du auch lieben wirst können. Ich garantiere, ich verwette mein Leben dafür, dass das so wieder kommen wird. Ich sag mal so, also ich habe eigentlich auch schon sehr viel überwunden, was die Beziehung selber angeht, aber es haben so viele andere Sachen noch eine Rolle gespielt und zwar war ich sehr krank gewesen und das war auch eine sehr lange Zeit und das hat die Beziehung auch sehr belastet. Mhm. So, und das war also jetzt keine körperliche Sache, sondern psychosomatischer Natur. Mhm. Ja. Und das liegt alles noch ein bisschen tiefer. Und zwar, warst du essgestört? Nein, das war ich nicht. Ich habe zwar sehr wenig gewogen, aber das war wohl der Stress oder so. Ich habe sehr viele Probleme mit meinen Eltern. Also ich denke, das rührt daher. Also kommt eine ganze Menge zusammen, ne? Meine Mutter ist Alkoholikerin, schon seit Jahren. Mein Vater ab und zu geht er spielen, ist auch selber sehr krank und ich muss halt, also mein ganzes Leben dreht sich im Moment auch wirklich um die beiden und ich kann mein Studium nicht wahrnehmen und alles und das drückt mich sehr nieder. Das heißt, ich habe viele Angebote und alles, aber ich bin sehr, sehr unglücklich. Und ich würde dir trotzdem auch raten, lass dir wirklich Zeit mit den Angeboten. Es ist erst ein halbes Jahr her. Lass wirklich Zeit vergehen. Beschäftige dich mit dir selbst, mach solche netten Schmankerl, genieß das und sehe darin wirklich dann nur den Sex. Sehe kein Liebesmanko, dann wird man nämlich ganz traurig, wenn man merkt, dass da keine Liebe im Spiel ist. Ich weiß, aber irgendwo verschließe ich die Türen, ohne dass ich das will, weil kaum bin ich wieder zu Hause, bin ich mit meinen Eltern konfrontiert. Mhm. Ich wohne zwar alleine, aber im Moment mein Tagesablauf, also wie gesagt, ich kann im Moment nicht studieren gehen, weil ich das nicht schaffe. Was studierst du? Weil ständig irgendwas passiert und ich wirklich nur für meine Eltern da bin. Mhm. Ja, also das heißt, wenn ich so Momente habe, wo ich glücklich bin, dann sind das wirklich nur so Momente und ich habe manchmal das Gefühl, ich bin nicht so richtig dabei, obwohl ich es einerseits genieße, aber andererseits bin ich ganz tief unglücklich. Und ich hatte gerade noch dazwischen gefragt, hast du nicht mitbekommen, was du studierst? Ach so, Entschuldigung, Pädagogik. Pädagogik, Pass auf, Conny, jetzt haben wir uns sehr lange auch über diese Gruppensex-Geschichte unterhalten und was da alles passiert ist. Jetzt kommt da noch so eine ganz, ganz neue große Thematik, merke ich schon. Eltern und Verantwortung und so etwas. Ich möchte dir anbieten, dass du dich mit meiner Psychologin jetzt noch ein bisschen unterhältst. Mhm. Ja? Ja? Kennst du das Verfahren? Bitte? Kennst du das Verfahren? Du musst also jetzt auflegen. Ja, kenne ne? Und dann rufen wir dich nochmal an. Ja. Das schaffen wir jetzt nicht, wenn wir das auch noch alles besprechen. Ja, ich, ist schon klar, ja. Also, aber darf so, ich dich noch was fragen? Ja. Das hat zwar damit jetzt gar nichts zu tun, aber ich würde ganz gerne wissen, was du für ein Sternzeichen bist. Ah. Ich hab's ja gerade schon gesagt, das hast du nicht mitbekommen. Ja, ich würde das, ja. Was schätzt du denn? Was ich schätze? Also ich schätze dich sehr gefühlvoll ein. Also ich denke mal nicht Zwilling. Nein. Ich weiß nicht, vielleicht Krebs oder Fisch oder vielleicht auch Schütze. Ja! Ja? So ist es, dann Schütze. Dann hast du ja bald Geburtstag. Ja, am 21. Ach, schön, ja. Um es nochmal zu sagen. Ja. Beschenkt mich bitte alle reichlich. Nein, nein, das war ja, ein übler Scherz. Nein, bitte, bitte nicht. Man kann dich ja nicht kennenlernen, das ist ja leider nicht möglich. Ja. So, Conny, du legst jetzt auf. Ja. Und die Petra, meine Psychologin heute Nacht, ruft dich an. Ja. Alles Gute. Okay. War schön, mit dir zu reden. Ja, mit dir auch. Danke tschüss. Schön, tschüss. Tschüss, Conny. Huiuiui, wen haben wir jetzt hier? Telefonnummer sage ich euch nochmal, 0800 5678 111 und Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt begrüße ich herzlich den Pascal. Und Pascal ist 15 Jahre alt. Hallo Jürgen. Hallo Pascal, du bist noch auf, Mensch. Ja. Du musst doch morgen wahrscheinlich in die Schule. Ja, also, aber ich höre gerne deine Sendung und... Wo bist du jetzt im Kinderzimmer oder wo? In deinem Zimmer? Ja, im Zimmer. Und wissen deine Eltern Bescheid, dass du hörst? Nö, also ich hab Handy. Nein, nein, ich meine, sie denken jetzt, du schläfst schon 3 Stunden. Nö, also die wissen, dass ich öfters mal länger aufbringe. Ach so. Mhm. Gut, jetzt leg los. Was ist dein Thema, dein Problem? Es geht um, ja, Urlaubsflirt. Mhm. Also, und zwar, ich habe im Urlaub ein Mädchen kennengelernt. Ja. Super nett, ja? Sieht super gut aus. Wie alt? Ist 13, wird jetzt am 19.12. wird es auch 14. 14, ja. Dieses Jahr im Sommer kennengelernt. Ja. Mhm, ja. Und in die habe ich mich total verknallt. Wo war das? Wo habt ihr euch kennengelernt? Das war im, wie heißt denn das nochmal? Im Bayerischen Wald oder so. Im Bayerischen Wald. Ja. Da lässt es sich gut verlieben. Tja. Ja, da könnte ich jetzt eigentlich sagen, Gratulation, Pascal. Warum rufst du mich an? Gibt es Probleme damit? Ja, eigentlich schon. Wiefern? Will sie nicht, oder was? Und zwar, ich weiß nicht, ob sie auch was von mir will oder nicht. Ach so, das hatte ich jetzt gar nicht weiter. Ich dachte jetzt, während des Urlaubs ist da schon ein bisschen was abgegangen, dass ihr... Nee. Gar nichts? Nee. Nicht mal Händchen? Wir haben uns nur so getroffen, da haben da ein bisschen gelabert. Also die beiden Familien haben beide Urlaub gemacht da? Deine also die haben im Nachbarhaus Urlaub gemacht. Genau. So habe ich es verstanden. Dann habt ihr nicht mal ein Küsschen oder Händchen halten oder so, gar nichts. Nee, also ich habe ja das auch da noch gar nicht gesagt. Mhm. Erst habe ich gesehen, oh wow, das ist doch ein Mädchen. Mhm. Und dann habe ich sie so kennengelernt, so und so. Ja, und dann habe ich gedacht, oh ja, die muss einfach musst du dranbleiben. Mhm. Ja, dann aber hat sie mir am letzten Tag, wo wir weggefahren sind, hat sie mir ihre Adresse gegeben. Mhm. Und ja, jetzt schreiben wir uns gegenseitig immer Briefe. Mhm. Ja, und heute habe ich einen Brief abgeschickt und da drin habe ich geschrieben, also Andeutungen gemacht, dass ich mich so in sie verliebt habe. Ah. Wie weit wohnt ihr denn auseinander? Also sie wohnt in Berlin und ich wohne so zwischen Paderborn und Kassel. Oh, schwierig, ne? Oh, Pascal, ja. das war schwierig. Ja, und sie hat mir auch in vorherigen Briefen mal geschrieben, ich würde dich gerne wiedersehen, aber die Entfernung oder sowas. Ich meine, da hat sie wirklich recht, ne? Ja. Du bist jung, sie ist noch viel jünger als du. Da kann man auch nicht so leicht alleine auf Reisen gehen. Hä? Ich sag, da kann man auch nicht so leicht alleine auf Reisen gehen. Nee, das ist es ja. Ich hab mir eigentlich immer vorgenommen, oh scheiße, jetzt musst du aber nach Berlin fahren. Mhm. Aber nee, ich glaube, also alleine würde ich auch nicht dahin. Aber gibt es denn nicht in der Nähe, wenn du sagst, in der Nähe von Paderborn, in Paderborn nicht auch sehr süße Mädels? Paderbornerinnen? Ja, also... Aber nicht so, ne, wie die. Nee, ich weiß nicht. Also ich habe auch im Brief geschrieben, also so Mädchen wie die habe ich noch nie kennengelernt. Mein ganzes Leben, das ist echt, ist ein Traummädchen. Ja, ist das jetzt quasi deine erste Liebe oder hast du schon mal ein Mädchen gehabt? Also, da war ich in der Grundschule noch, da habe ich mich auch, haben wir auch so, aber, ne, so verliebt, aber. Aha. Aber so ein bisschen was Längeres ist noch nicht gelaufen. Nee. Also ich habe jetzt seit 9 Jahren oder sowas. Nichts mehr gehabt. Nee, also keine Freunde mehr gehabt. Seit 9 Jahren. 15 bist du. Ja, es kommt vielleicht auch, weil ich bin hyperaktiv und bin von der Schule runtergekommen und auf eine Schule für Erziehungshilfe draufgekommen. Ja, verstehe. Mhm. Und ich schätze mal, das macht dann auch nicht so einen guten Eindruck. Vielleicht, ja, vielleicht. Ja, und dummerweise, aber es kann sein. Mhm. Pass auf, jetzt müssen wir über den Fall weiterreden. Also du hast heute geschrieben, dass, also du hast es ihr schon so verständlich gemacht, dass sie das kapiert, dass du sie ein bisschen mehr als nur magst, dass du ein bisschen verknallt bist. Also im ersten Brief habe ich auch geschrieben, ja, ich muss dir noch was sagen, aber also so, dass ich mich nicht traue sozusagen. Ne? Ja, und jetzt habe ich... Wenn du diese Sendung kennst, weißt du, dass ich mich bemühe, immer die Wahrheit zu sagen. Und auch so meine klare Meinung. Ich finde es gut, sehr gut, dass du ihr das geschrieben hast. Und ich würde auch sagen, wacht erstmal ab, vielleicht entwickelt sich da auch eine ganz gute, intensive, erstmal Brieffreundschaft. Aber ich glaube, ich will ja jetzt nicht da so die Freude aus den Seelen nehmen, dass wirklich die Entfernung da die große Bremse sein wird. Ja, das glaube ich nämlich auch eher. Ich sehe da keine richtige Perspektive. Du kannst nicht nach Berlin umziehen, sie nicht nach Paderborn oder wo wie euer Ort da heißt. Aber du kannst es ja immer ein bisschen jetzt betreiben mit dem Schreiben. Ja, und jetzt kommt ja der Hammer. Und heute kam ja noch ein Brief von ihr an und da hat sie auch drin geschrieben, hast du eine Freundin? Ja, und dann hat sie geschrieben, in der Klasse haben wir jetzt einen neuen Schüler gekriegt. Und den findet sie wohl sehr gut. Tja. Oh, das ist aber bitter. Und da war dein Brief schon weg? Nee, also danach habe ich ihn erst geschrieben. Ach so. Das klingt nicht gut, Pascal. Also, jetzt warte mal ab, wie die zurückschreibt. Ne? Vielleicht erledigt sich das Problem ja schon von alleine, wenn die einfach sagt, ja, ich bin aber nicht in dich verknallt und ich hab den da in meiner Klasse jetzt im Visier. Ja, ein bisschen Schiss habe ich ja auch davor, dass du jetzt sagst, spinnst doch wohl und jetzt tschüss, das war's. Ja, dann ist es auch egal, Pascal. Ja. Dann machst du dir keine Hoffnung mehr und auf zu neuen Ufern. Weißt du? Man muss es ja so sehen, man muss es ja realistisch sehen. Was nutzt es denn, wenn du jetzt da ein ganzes Jahr träumst und irgendwelche Hoffnungen machst und wenn du jetzt gleich die Wahrheit weißt und dann kannst du auch besser damit umgehen. Also, ja. Brief abwarten, klingt alles nicht gut, ne, finde ich. Ja. Vor allen Dingen, nachdem die das jetzt auch geschrieben hat und dann muss man weiter gucken. Und sei nicht so traurig. Mhm. Es gibt schon noch die eine oder andere tolle Frau. Tja, aber hoffen, ne? Ja, ja. Pascal. Ja. Also, ich wünsche trotzdem toi, toi, toi. Jürgen, kann ich wohl auch noch ein Autogramm von ihm kriegen? Kannst du haben, aber da musst du auflegen, weißt du, ne? Ja. Und wie gesagt, sei nicht so traurig, wenn das mit dem Mädchen nicht so sehr klappt. Ist okay. Ja, eine Frage noch. Wie haben die Eltern sich gut verstanden, deine Eltern und die Eltern von ihr? Also näher kannten die sich gar nicht, kannten sich nur so flüchtig, so hallo und... Ich hab gerade noch einen Gedanken, falls sie doch auf dich eingeht, ne? Bestünde die Möglichkeit, dass die Eltern sich mal in Verbindung setzen und du ganz offiziell sie mal besuchst bei den Eltern oder dass sie zu euch nach Hause kommt? Ja, also ich weiß ja nicht. Also ich habe ja gesagt, zu Silvester würde ich gerne hochkommen, aber habe ich auch meine Mutter gefragt, ob das geht. Sollen wir mal zumindest auf Silvester in eine große Stadt fahren? Na, trifft sich natürlich Berlin super. Tja, nur das klappt scheinbar nicht und sie fährt wohl zu ihrer Tante hin und das sieht wohl auch schlecht aus. Mach dir nicht so große Hoffnung, Pascal. Ich glaube, ne? Alles Gute. Ist okay, ne? Tschüss. Gut, tschüss. Jetzt habe ich den Marianne. Marianne ist 24. Hallo. Marianne, guten Morgen. Ich grüße dich. Dein Thema. Ich habe ein Problem damit, dass mein Lebensgefährte sich Pornos reinzieht. Dein Lebensgefährte? Wie lange bist du mit ihm zusammen? Drei Jahre. Ihr lebt in einer Wohnung? Nein, er ist vor anderthalb Jahren zu Hause ausgezogen. Ich bin seine erste Freundin gewesen, wo auch sexuell was bei ihm wohl gelaufen ist, sagt er. Und dann ist er in eine Wohnung gezogen, ich hatte meine eigene Wohnung und dann bin ich zu ihm gezogen und bin dann vor vier Wochen ausgezogen bei ihm. Wegen der Pornos? Weil das aber so heftig war, dass er das nur geguckt hat. Also es geht auch sehr seelisch an meinen Nerven, muss ich sagen. Wie? Der hat, während du dann auch da warst, Pornos geguckt? Nein, nur heimlich. Ach, heimlich. Also ich habe einen Schlüssel für meine Wohnung gehabt und es war mal so, dass mir früher Feierabend gemacht hatte, dass ich halt früher gekommen bin, als er dachte. Und ich war auch immer schon so ein bisschen skeptisch, weil er Nachtschicht hatte und er immer dann geschlafen hat, wenn ich gekommen bin. Er war immer so müde abends um 8 noch und dann dachte ich, Mensch, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Er hat die Wohnung nicht aufgeräumt. Ja, ich gucke mal hier und habe mal da durchs Programm. Und da habe ich ihn halt mitgekriegt, dass er so sag ich mal, Anführungszeichen, so eine Scheiße guckt. Mhm. Die leitet er sich aus Videotheken? Auf jeden Fall, aus allen Videotheken, die es hier gibt. Hast du schon welche gefunden? Also ein ganzes Paket? Er macht die auch rauf, also er kopiert sich die zu Hause. Er hat sich sogar 2 Mirrorcorder gekauft. Ich dachte, warum kauft er sich einen 2 Mirrorcorder? Ich habe bei ihm noch nicht mal einen Actionfilm gefunden oder so, dachte ich. Nur Pornos. Komisch, dass ein junger Mann, jeder normale junge Mann guckt vielleicht mal Actionfilm an oder so. Hast du ihn darauf angesprochen? Ja. Und was sagt er? Er sagt zu mir, dass er versucht, das abzustellen, weil er weiß, dass ich dadurch sehr kaputt gegangen bin mit meinen Nerven. Und dass ich auch zu ihm nicht mehr die Gefühle aufbringen konnte danach, wie es mal sein sollte. Ich habe so irgendwie gedacht, entweder die Pornos oder ich. Habe ich mir vor die Wahl gestellt. Ja. Wie ist denn eure Sexualität? Wir haben dann auch sehr schnell miteinander geschlafen. Es hat mich gewundert, dass er nicht konnte. Er kriegte keinen hoch. Das fand ich ein bisschen komisch, woran das liegt. Und er hat mich nicht aufgeklärt, warum das nicht so ist. Und du hast gesagt, entweder die Pornos oder ich. Ja, habe ich ihm gesagt. Und wie hat er bislang dann auf diesen Satz reagiert? Er hat das gar nicht wahrgenommen. Er hat trotzdem weitergeguckt. Egal, ob ich es ihm sagte oder peng, das war ihm völlig egal. Also, ich finde das schon mal gut, dass du so konsequent bist. Wenn er sich ab und zu mal so ein Ding reinziehen würde, fände ich ja nicht so schlimm, aber es hört sich ja schon dramatisch an. Aber irgendwie. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich gehe, aber ich bin nicht gegangen. Das ist mein Problem. Mhm. Aber da scheint ja ein gravierendes Problem im Hintergrund zu sein. Klopf doch mal richtig ab, wie wichtig du für ihn noch bist und welche Ausführungen er auch... Das habe ich schon. Er versichert mir, dass er mich sehr liebt. Sehr, sehr liebt über alles. Aber ich habe ihm schon... Also ich sage, bring dich doch mal in den Keller. Er hat den Keller gebracht. 2 Tage später waren sie schon wieder oben gewesen, weil ich halt auch bei ihm gewohnt habe. Ich habe halt auch gesehen, was er in seinem Wohnzimmer hat. Ich habe es geschnüffelt, aber ich habe es halt gesehen. Marianne, ich möchte noch einen Vorschlag machen. Ja. Bitte sprich doch noch mal ein paar Minuten mit meiner Psychologin. Ja, okay. Wir hatten so einen ähnlichen Fall neulich und da hat sie sich mit beschäftigt und das fände ich ganz gut, wenn du mit ihr nochmal darüber reden könntest, okay? Ja, gerne, Also leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, danke. Tschüss. So, jetzt haben wir wirklich eine absolute Weltpremiere hier. Zu guter Letzt. Ich habe jetzt jemanden in der Leitung. Ihr werdet das nicht glauben. Der ruft aus Tokio an. Stimmt das, Uli? Ja, das ist richtig. Ja. Das ist ja spektakulär und es klingt, als würdest du hier um die Ecke sitzen. Du bist 33 Jahre alt und hörst unsere Sendung in Japan, in Tokio? Ja, richtig. Jeden Tag über Internet. Das ist ja irre. Die Technik macht's möglich. Ja, die macht's wirklich möglich. Das ist ja wirklich irre. Was machst du denn in Tokio? Du bist Deutscher? Ja, ich bin Deutscher und Sozialwissenschaftler und Forscher. Bin jetzt seit 10 Monaten hier an der Uni. Ja. Und mache auch so am Rande ein bisschen was über japanisches Radio. Also vergleiche so Konsumgewohnheiten von japanischen und deutschen Hörern. Gibt's in Japan auch einen Domian? Ja, also es gibt es gibt schon solche Beratungssendungen, ja. Die laufen dann weniger nachts und es gibt auch was für Schüler und es ist vielleicht nicht ganz so hardcore, wenn ich das so sagen darf, aber so Beratungssendungen und so Psychosendungen gibt es auch, ja. Wie spät ist es jetzt in Tokio? Es ist jetzt in Tokio 8 Stunden später, also 10 Uhr morgens. Fast. 10 Uhr morgens. Und du hast jeden Morgen dann Zeit, uns hier zu hören? Ja, kein Problem. Also ich, wenn ich rechtzeitig im Büro bin, dann schalte ich erstmal über Internet das Radio ein und klinke mich ein. Hörst du das jetzt aus dienstlichem Interesse quasi oder auch privat gerne? Also das höre ich jetzt eigentlich privat, so neben der Arbeit. Aber ich muss demnächst auch mal wieder ein bisschen Daten sammeln zum japanischen Radio. Das ist ja auch schon mittlerweile im Internet. Und da werde ich dann auch das dienstlich hören müssen, ja. Im Internet kannst du uns aber nur hören, nicht sehen, ne? Es wird die Kameraeinspeisung geht, glaube ich, nicht ins Internet, ne? Das ist richtig, ja. Ja. Wie lange wirst du noch in Japan sein? Also ich bin jetzt noch über ein Jahr hier. Also mein Stipendium läuft zu lange, zum Glück. Aber muss mich auch ranhalten, denn ich bin Sozialwissenschaftler und dann muss man jederzeit damit rechnen, dass einer sagt, abgedreht wird. Ja. Und muss deswegen meine Arbeit auch zügig durchziehen und dann halt weitersehen. Also ich habe vor Japan und der japanischen Kultur hohen Respekt, aber es ist für mich etwas ganz Fremdes und Unzugängliches. Wie ist denn das, wenn man da als Europäer, als Deutscher hinkommt? Fällt dir das Leben und fällt dir der Alltag leicht? Man muss sich ein bisschen umstellen. Ich hatte halt selbst, habe ich voll in die Sprache eingearbeitet, aber natürlich, wenn man ankommt, kann man erstmal noch gar nicht. Man muss sich viel Zeit nehmen und man muss auch sehr viel lernen zu akzeptieren, wie es hier ist. Also Man muss sehr an sich selbst arbeiten, an seinen Sprachkenntnissen arbeiten, mhm. da konsequent verbessern. Uli, jetzt ist unsere Sendung gleich zu Ende. Sag doch bitte auf Japanisch, ich wünsche den deutschen Zuhörern eine gute Nacht. Deutsch no minasan ni oyasumi nasai. Schöne Grüße nach Tokio, alles Gute. Tschüss, Uli. Ja, tschüss. Das war's für heute. Technik Hans-Jürgen Wilde. Morgen heißt unser Thema Ich habe vergeben. 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen. Bis morgen. Gute Nacht. Tschüss.